Guten Abend. Guten Abend. Oh. Hallo. Wie immer pünktlich mit den Weltraumaffen, dem intellektuellen Schwellkörper im Internet, der die Öffentlichkeit penetriert. Ui. Wie schön, dass wir gleich mal mit Niveau anfangen. Ja. Ah ja. Okay, nach dem kurzen Chaos begrüßen euch die Weltraumaffen zum Alternativstream. Alternative für Weltraumaffen, ja. Ja, Chris, dann erzähl doch nochmal, was wir heute machen wollten. Ja, wir schauen uns heute den Referentenentwurf zu dem zu den Hate Speech Bestrebungen von Herrn Heiko Maas an. Und das werden wir gleich tun, aber erstmal muss ich jetzt nochmal kurz gucken, was jetzt hier eben schief gelaufen ist. Und diesen anderen Stream, der eventuell noch irgendwo läuft, den jetzt beenden. In der Zwischenzeit Erzählt doch nochmal. Ja, es ist halt echt interessant, wie sich Sachen so entwickeln. Abel, du hast ja mal was dazu gesagt, so meintest ja autoritärer Staat, aber wir sind noch nicht da, jedoch kommt man mit solchen Regelungen dahin, ne? Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass der Mars kurz vor der Machtergreifung steht oder so, aber einfach von Sachen Meinungsfreiheit, dass in allen Staaten der Erde, wo du halt Autokraten hast oder halt eine kommunistische Partei von China, hast du halt Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschränken. Und das, was Maas hier vorschlägt, ist einfach an vielen Stellen passt es einfach nicht mit dem Grundgesetz. Und das ist jetzt auch nicht meine Meinung als dämlicher Abel, der keine Ahnung von Recht und Ordnung hat, sondern auch einfach nur Professoren, die Recht kennen und einfach nur sich das angucken und sich am Kopf kratzen, was den Maas da machen möchte. Also ich muss ehrlich sagen, also wenn man Visionen hat von einer Gesellschaft, die rein auf Liebe aufgebaut ist, in der kein böses Wort im Netz steht, dann muss man zum Arzt gehen. Man hat dann Visionen, wo man zum Arzt geht und nicht zum Bundestag und fragt, ob man mal kurz Artikel 5 aushöhlen kann. Ich finde es schon allein merkwürdig, wie Maas überhaupt drauf kommt, solche Sachen vorzuschlagen. Also ich fühle mich unsicher durch einen Politiker, durch einen Minister, der einfach mal vorschlägt und in den Raum wirft, lass uns mal Artikel 5 aushöhlen. Und ja, das ist ja eigentlich mehr als das. Das geht ja dann nicht darum, dass man ja, eine Zensur findet nicht statt, steht ja im Artikel 5 drin. Es geht vielmehr darum, dass man jetzt eine empathische anstatt einer wirklich sachlichen Grundlage liefert für eben die Aushebelung von dem Grundgesetz Artikel 5. Also ja. Zum Thema Zensur kann ich dir sagen, die werden dir ganz einfach sagen, Zensur ist nur, wenn der Staat das macht, und das machen wir ja gar nicht. Wir haben ja Facebook und Twitter beauftragt, das gefälligst sich selber zu kastrieren. Genau. Aber es läuft auf dasselbe hinaus. Also es ist vollkommen egal, ob du jemanden umbringst oder jemanden anheuerst, der jemanden umbringt. Du bist trotzdem mit Schuld. Und das ist eine Schuld, die der Staat, wenn es um Meinungsfreiheit geht, einfach nicht auf sich zu laden hat. Ich meine, eine Zensur findet nicht statt. Also Zensur wird nicht nur vom Staat ausgeführt. Also so kleine Pressure Groups, wie man im Englischen so schön sagt, die können auch Zensur ausführen. Also wenn der Feminismus à la Anne Witzurek und dem grünen Langhaar-Dackel da debattiert wird, in welcher war es nochmal, welche Sendung, Hart aber fair, dann können die im Nachhinein anrufen und sagen, können Sie das bitte rausnehmen? Wir schneiden da schlecht ab, weil wir eine Debatte verloren haben, aber der Feminismus, der ist ganz toll, vertraut uns doch, und dann wird es auch aus der Mediathek entfernt. Also generell haben wir einen Haufen Gruppen in Deutschland, die das nicht sehen wollen, dass Kritik an bestimmten Ideengebäuden vorgenommen wird, sei das jetzt Christentum, sei das Islam, sei das Feminismus. Und davon abgesehen haben wir auch noch einen ein Staat, der jetzt irgendwie Facebook mit 50 Millionen Euro Strafe belegen möchte, wenn die nicht in vorauseilendem Gehorsam Dinge löschen. Also du kannst die Menschen nur dadurch wirklich zensieren, dass sie Angst vor Verfolgung haben. Du kannst das Internet selber nicht wirklich zensieren. Du bräuchtest dafür zu viele Menschen, die Acht drauf geben. Aber was Maas hier ganz direkt macht, ist, ich bestrafe einen und ich erziehe 100. Der möchte die Leute einschüchtern, dass sie Artikel 5 nicht mehr als Grund gegeben hinnehmen. Und ich finde das ekelhaft. Und ich will mich jetzt auch nicht vor Facebook als Riesenunternehmen stellen, aber Maas, Alter, lass deine Finger von Artikel 5. Ohne Spaß. Wenn ich Zuckerberg wäre, würde ich einfach sagen, gut, Heiko, dann kündige ich jetzt alle Konten in Deutschland und am Morgen kann sich niemand aus Deutschland mehr anmelden. Weil die Scheiße kann Heiko dann nämlich ausbaden. Naja, das wird er ja nicht tun, weil dann hat er ja noch mehr Verlust. Also dann lieber halt eben, also es wird dauern. Naja, aber er könnte auch sagen, ich lasse das jetzt mal einen Monat laufen, bis die Leute den Maas irgendwie in Stücke gerissen haben in Deutschland und dann. Ja, es ist auch schon zu viel Verlust. Nee, das wird darauf hinauslaufen, dass sie einfach mit der Gießkanne alles irgendwie weghauen, was irgendwie nur leicht irgendwie nach Hasskram irgendwie riecht. Und das wird halt dafür sorgen, dass Leute auf andere Plattformen migrieren und diese dann größer werden und sie dann wieder auf neue Plattformen migrieren und diese dann größer werden und so weiter und so weiter. Denn ja, bis ihre 5 bis 50 Millionen Euro Strafe bekommen. Du kannst als Einzelperson 5 Millionen Euro Strafe bekommen, dafür, dass du dumm bist im Internet als Mensch. Geil. Und wie dumm sind denn die Menschen? Ja. Vor allem im bestmöglichen Fall wird es darin enden, dass Leute sich gegenseitig anzeigen, einfach aus dem Grund, sagen wir, ich mache etwas, was jemanden anderen beleidigt, diese Person zeigt mich an, dann zeige ich die Person an, die mich angezeigt hat, aus Beleidigung und dann zeigt sich jeder so gegenseitig an. Ja, das ist also der bestmögliche Fall. Ja, komplette Verwirrung und Lahmlegung von es wird wahrscheinlich allen möglichen so laufen, gesetzlichen und staatlichen Organen. Dass man das überhaupt nicht mehr macht über Anzeigen oder so, sondern dass es halt auch über quasi so ein von wegen, ja, das ist jetzt nicht mehr, das machen wir jetzt alles schneller so. Es wird jetzt einfach gelöscht und fertig. Und dann kann sich auch keiner mehr beschweren von wegen hier, das geht zu weit oder so. Ach ja. Da wird ja keiner bestraft jetzt mehr. Es ist einfach nur so, dass wir von den Netzwerken jetzt irgendwie erwarten, dass sie alles löschen, was wir ihnen sagen und fertig. Das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, wie es ACTA mal war. ACTA können sich vielleicht ein paar Leute noch dran erinnern. Das ist ungefähr, ich weiß nicht, wir brauchen da die Zivilgesellschaft, die aufsteht und sagt, Maas, Alter, geh nach Hause, geh Brötchen backen oder so, aber lass oder geh Arbeitsplätzchen backen, aber lass mir Artikel 5. Alter, ohne Spaß. Also ich habe das jetzt mal eingeblendet und also das fängt ja schon gut an mit gegenwärtig ist eine massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz, insbesondere in sozialen Netzwerken festzustellen. Schon da würde ich halt eben widersprechen. Also, dass das jetzt alles so neu ist und sich jetzt so geändert hat, denke ich mal eher nicht. Also es gibt sicherlich einzelne Punkte, jetzt wie durch die Flüchtlingsdebatte und so, was natürlich ein Aufhänger ist für Leute, sich aufzuregen, aber aufgeregt haben sich die Leute im Internet schon immer und über allen möglichen Kram. Ich erinnere mich da noch an so Sachen wie diesen Germanwings-Absturz, als da plötzlich irgendwie bei dieser Anonymous-Seite irgendwie verbreitet wurde, dass irgendwie Merkel wüsste, warum diese Maschine jetzt irgendwie abgestürzt ist oder irgend so ein Kram. Und das ist auch irgendwie rumgegangen und die Leute haben sich drüber aufgeregt. Also, wenn es ja, jetzt diese Flüchtlingsdebatte nicht wäre, wäre es, glaube ich, irgendwas anderes, meine ich damit nur. Ja, aber ich meine, also die massive Veränderung des gesellschaftlichen Diskurses im Netz, ich glaube einfach nur, dass die Menschen so sind, wie sie vor 20 Jahren sind und mal halt, wenn du Groß-Events hast, politische, halt die Leute auch unzufrieden sind und das zum Ausdruck bringen. Ich meine, Angela Merkel hat ja 2013 auch schon mal eine Briefbombe erhalten. Also als Politiker ist es bestimmt auch nicht einfach, unter Beschuss zu stehen von der Gesellschaft. Aber gegen jemanden, der eine Briefbombe versendet oder Morddrohungen an Politiker versendet, da tut ja bereits der Staatsschutz ermitteln. Ich glaube nicht, dass dadurch, dass die Leute einfach mal nur ihre Wut zum Ausdruck bringen und sagen, danke Merkel, wegen dir fährt mein PC nicht mehr hoch oder danke Merkel, wegen dir funktioniert mein Kühlschrank nicht mehr, dass man jetzt den Leuten irgendwie Hass unterstellen muss und Fake News und Hate Speech. Die Begriffe Fake News, Hate Speech an sich sind politisch aufgeladene Begriffe, die in einem Gesetzestext nichts zu suchen haben. Fake News ist ein politischer Kampfbegriff. Ja, ja, das gibt da selbst die Amadeo-Antonio-Stiftung so zu. Ja, die schreiben explizit hin, dass es kein sprachlicher Begriff ist, sprachwissenschaftlicher Begriff, sondern eher wirklich ein politischer. Ja, Hate Speech meinst du jetzt. Ja, genau, Hate Speech, ja. Ja, ja. Hm? Ja, und hier wird ja auch behauptet, dass das jetzt mit Erfahrung im US-Wahlkampf zu tun hat und dass wir deswegen jetzt hier mehr gegen strafbare Falschnachrichten, wie das hier schon eingedeutscht wurde, in sozialen Netzwerken vorgehen müssen. Und auch das ist ja so. Ja, wobei ich den Zusammenhang zwischen Fake News und strafbare Falschnachricht nicht so ganz nachvollziehen kann. Da ist schon wieder so ein bisschen was mehr rausgerutscht beim Maß, als eigentlich im Originalwort drin ist. Und vor allem, was soll denn da bitte schön im US-Kampf da für strafbare Sachen passiert sein? So, das einzige wirkliche Strafbare, was ich mitbekommen habe, ist, dass jemand, so eine Person, die Informationen über die Clinton-E-Mails hatte, dann rein zufällig an demselben Tag, wo er dann irgendwie so Testament abgeben sollte und halt nicht Testament, darüber reden sollte, dann ja einfach ja getötet wurde und dabei nicht ausgeraubt, aber es war halt eine sehr wichtige und sehr seltsamer Zufall. Der hätte Clinton belasten können mit seiner Aussage vor Gericht, genau. Und ist dann, der hat dann Selbstmord gemacht mit einer Hantel, die ihm auf den Kopf gefallen ist, von hinten, ja. Mit einer Waffe oder so. Das sind halt so Geschichten. Es gab halt mehrere Leute, die nach so einem ähnlichen Muster aus irgendeinem Grund am Tag davor gestorben sind. Ja. Aber das sind ja bereits schon Verschwörungstheorien. Mein Problem ist, wenn der Maas das als Problem darstellt, dass im US-Wahlkampf irgendwelche Fake News verbreitet worden sind, dann wird mich dazu gerne die Quelle interessieren, weil ich kenne die Publikationen von Thinktanks wie RAND oder Council on Foreign Relationships, Brookings Institution. Ich habe mir die Dinger durchgelesen, die veröffentlicht worden sind in den USA selber von den Geheimdiensten. Und die Russen haben psychologische Kriegsführung, also eine Abteilung, wo sie sowas machen. Das ist nicht erfunden. Aber inwieweit das tatsächlich die Wahl selber beeinflusst hat, kann halt keiner nachweisen. Und wenn jetzt hier nicht geheimdienstliche Informationen vorliegen, wo man da jetzt wirklich einen genaueren Beweis dazu hat, dann ist einfach die Behauptung an sich Fake News, Herr Maas. Das ist dann Russophobie. Wir wollen dann die Meinungsfreiheit einschränken, weil wir Angst vor Ivan haben oder was. Nein, du hast schon vollkommen recht. Das ist Ausgrenzung und insofern ja Hass ja, gegenüber Fake News. Ja, also so Hass gegenüber Fake News ist okay, aber Hass gegenüber anderen Nachrichten ist nicht okay und gegenüber anderen Sachen. Seltsam irgendwie. Fake News machen halt immer nur die anderen, aber an sich der Begriff Fake News, das ist einfach ein politischer Kampfbegriff. Russophobie, du kannst jetzt Putin toll finden oder furchtbar finden, du weißt vielleicht über Dugin Bescheid oder nicht, aber Fake News an sich einfach nur fortzuführen, dass damit eine Wahl beeinflusst worden ist, ist lächerlich. Und damit macht sich der Maas einfach nur, zeigt das, was für eine kriecherische Gestalt er eigentlich ist. Er hätte einfach nur gerne, dass die Leute seine Partei weiter wählen. Und er hat Angst, dass es in Deutschland vor der Wahl auch passiert. Und deswegen will er kurz vor der Wahl ein Gesetz durchdrücken, was Artikel 5 ruinieren wird. Man will ein Gesetz, per Gesetz SPD verordnen. Weil man dann, wenn man SPD kritisiert, dann könnte das ja Fake News sein. So kommt es rüber. Ja. Ja, also wenn ich hier auf jeden Fall lese, Verleumdung oder Störung des öffentlichen Friedens durch Vortäuschen von Straftaten und das soll unverzüglich entfernt werden, Dann müssen wir ja wohl jetzt beigehen und sämtliche Team Gina Lisa Postings von Facebook entfernen, würde ich sagen, war Androhung von hohem Bußgeld. Ja, und die Feministinnen, die im Team Gina Lisa sind, alle ins Gefängnis stecken, weil die haben den öffentlichen Frieden gestört. Aber komm, jetzt hüpfen wir mal mitten rein. Los, jetzt komm, runter. Das Ding ist ziemlich lang und ich meine, wir möchten damit so gut wie möglich, so weit wie möglich durchkommen. Niemals. Wir brauchen Nein. einen 5-Stunden-Stream. Aus Protest. Die Zivilgesellschaft. Wir überfliegen das auf jeden Fall jetzt hier. Die zunehmende Verbreitung von Hasskriminalität, vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube, Twitter, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bereits im Jahr 2015 veranlasst, eine Taskforce mit Betreibern der Netzwerke und Vertretern der Zivilgesellschaft ins Leben zu rufen. Ja, und bereits das war der erste Schritt in die Zensur. Also ohne Spaß, liebe Zuschauer, bitte. Sprecht mit jemandem auf eurer Arbeitsstelle darüber, dass ein SPD-Minister Artikel 5 aushöhlen möchte. Bitte sprecht mit Leuten darüber, sprecht zu Hause darüber, sprecht mit irgendwelchen Leuten drüber. Das kann nicht sein, dass es keinen Backlash der deutschen Gesellschaft gegen so ein Gesetz gibt. Der zieht sich hier Sachen aus den Fingern, die einfach Quatsch sind. Anwenderfreundliche Maßnahmen zur Wählen und kritischer Beiträge. Ich glaube, kritisch ist ja in diesem Fall in Anführungsstriche zu setzen. Okay, Google. Denunzieren. Wie die Meldung, wie die Theorie, so die Beiträge, ne? Kritisch. Mit sprachlich und juristisch qualifizierten Teams. Das klingt auch überhaupt nicht komisch so. Sprachlich und juristisch qualifizierten Teams, Mitarbeiter der AA-Stiftung und juristisch. Wir wollen dann das Face. Book und YouTube selber sozusagen Blitzgerichte haben, die dann die Meinungen einschränken können, die veröffentlicht werden. Warum tun wir nicht auch gleich die Gefängnisse an Facebook auslagern, sodass man dann, keine Ahnung, in Facebook Kaffee kochen muss, wenn man zu viel Hate Speech hat auf Facebook? Warum tun wir nicht einfach die Gefängnisse privatisieren, wenn wir jetzt hier auch schon Teile des Staats, der feststellen soll, ob Leute eine Straftat begangen haben oder nicht, auslagern tun. Also, wir können doch gleich Facebook sagen, komm, übernehmt die Gefängnisse, ihr macht das doch eh besser wie der deutsche Staat. Hauptsache es wird zensiert, damit es maßgenehm ist. Na, aber ich will dann ins YouTube-Gefängnis. Da gibt es Videos, ja. Ja. Ja, wobei auf Facebook gibt es dieselben Videos nach einer Weile geklaut von YouTube, weißt du? Jetzt bin ich wieder bei Beschwerden. Naja, erst waren das strafbare Inhalte und jetzt wird sich hier nur beschwert. YouTube macht 90%. Das hast du's, oder was? Ja, 90% der gemeldeten Sachen weg. Die restlichen 10% sind unser Kanal mit Antifa-Leuten. Also wenn ihr euch wundert, wenn irgendwo in der Weltraumaffenkanal weg ist, da habt ihr es. Braucht nur einer zu sein, dem das nicht gefällt und YouTube Angst kriegen. Kalte Füße. Und dann sind wir Vergangenheit mit all unserem Charme. Ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter klingt auch gut. Das finde ich auch saugeil. Innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten des Gesetzes müssen alle sozialen Medien einen inländischen Zustellungsbeauftragten benennen. Das wird doch alles nicht, das ist doch alles nicht umsetzbar. Oh mein Gott, nein. Nee. Also er kann es einführen, man kann es einführen, okay, man kann es einführen, aber die Daten werden in so großem Maße sein, no pun intended, dass man nicht durch alles durchfiltern kann. Das funktioniert nicht, da ist so viel Rauschen drin. Naja, aber die basteln doch schon fleißig an Algorithmen, damit das keine Menschen mehr machen müssen. Ja, aber selbst die Algorithmen, die man hat, haben ein Problem damit. Ja, das ist doch wichtig zu beachten, dass die Algorithmen, die man benutzen will, wenn man die falsch umsetzt, dann egal in welcher Form, Filterung, um zu löschen, ja, keine gute Sache ist. Das müsste doch mal den Leuten langsam mal bekannt sein. Wie nah müssen die denn da rankommen, um zu sehen, dass ganz viele Leute aus Frustration in den Untergrund im Internet gehen werden und dann, ja, dann hast du halt dieses oberflächliche Internet, was vollkommen sauber ist, vor Hate Speech und sonstigen Kleinigkeiten, ja, wo sich niemand unterhält, alles ist still. Ja, das ist dann bestimmt dieser perfekte Raum, den der Mars hier schaffen will. Ja, und dann hast du kleine Echokammern im Untergrund, die dann sich alle radikalisieren können. Und das hilft dann, den sozialen Frieden in Deutschland zu wahren. Gute Idee, Herr Maas. Sie haben es drauf, Herr Minister. Ja, und währenddessen laufen unter verschlüsselten unter verschlüsselten IP-Adressen Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, illegal, alles im Dark Web, alles im Deep Web. Ja, Seiten, die einfach nicht von Google indiziert werden, Herr Maas. Das ist so das ist einfach so eine Eisberg-Analogie hier, ja. Das, was das beseitigt, ist wirklich nur die Spitze und nicht den Eisberg, der darunter liegt. Also Hass im Netz, Alter. Also es soll neue Informationspflichten für soziale Netzwerke geben, wobei ich mich auch frage, wie sie dann wieder soziale Netzwerke irgendwie abkoppeln wollen von allem anderen, weil es ist ja schon so gewesen in Deutschland, dass dieses ganze Impressumspflicht, was ja eigentlich für Wettbewerb und für Medienbetreiber halt irgendwie gelten soll. Also halt so wie wenn ich einen Flyer drucke oder keine Ahnung, eine Zeitschrift rausgebe oder so. Das wurde ja auch schon ausgeweitet quasi auf alles im Internet. Und wer sagt denn jetzt, dass ich in meiner Kommentarspalte irgendwie auf meiner Homepage, dass das kein soziales Netzwerk dann ist? Da können dann Leute irgendwas posten, unterhalten. Das kommt weiter unten im Gesetz. Das wird nicht nur soziale Netzwerke betreffen, sondern Skype, dein WhatsApp, wenn du was auf deinem OneDrive, also auf dem Cloud-Speicher hast, das wird alles betreffen. Es betrifft nicht nur die sozialen Netzwerke. Ja. Es wird wenn ich mir dann selber eine E-Mail schicke, in die ich reinschreibe, hier, denk mal an die und die Sache, du Idiot, dann werde ich verklagt. Ja, die reden ja hier schon von so einem Schwellenwert. Selbst Hasssprache mache dann. Also auf Seite 5 oder 6 geht es da richtig los mit den Paragraphen. Da können wir einfach mal eiskalt hinspringen, so vielleicht. Ach, Alter. Oh mein Gott, 2 Millionen Euro jährlich, wofür, für was? Das sind einfach Steuergelder, die darauf draufgehen. Das ist noch so eine Ebene, die wir noch nicht besprochen haben. Ja? Das wird alles von Steuergeldern finanziert. Naja, diese ganze Hasssprache, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Feminismusindustrie wird doch von Steuergeldern finanziert. Ja, das meine ich ja. Und das nicht. Also ich meine, die Umsetzung von dem, was Mars hier machen will, die Bezahlung von den Leuten, die sich dann damit beschäftigen müssen, ich meine, okay, ja, die kommt schon vielleicht, das wird ja komplett, wird das wirklich komplett an Facebook und so etc. ausgelagert? Das heißt, aber die müssen die Leute einstellen? Die da haben, sind doch Beamtentarife angegeben, öffentlicher Diensttarife, also. Aha, na gut, okay. Ich gehe davon aus, dass das die Steuerkasse. Das sind ja hier die Leute, die das begutachten sollen, dass die Berichtspflicht erfüllt wird. Also das sind ja nicht die Sachen, die die Netzwerke jetzt machen müssen. Insgesamt geht es also jährlich um höchstens 40 Berichte. Jährlich 40 Berichte. Zu dem, wer wie viel gehate-speeched hat. Personalkosten. Wer wird da eingestellt? Leute von der AA-Stiftung oder was? Das sind jetzt die Leute, die im Justizministerium da sitzen und sich darum um Zwangsvollstreckung und Rechnungswesen kümmern müssen. Ich kann mir schon super gut vorstellen, dass in Zukunft wir so ein Pay-to-Hate-System haben werden. Das heißt, du kaufst Voucher, mit denen du so als Gutscheinkarte so sozusagen hetzen kannst, ja, aber nur in bestimmten Maßen, nur in bestimmten Kategorien hetzen kannst, ja, da zahlst du Geld für. Dann gibt's so verschiedene Preise und wenn du wirklich so Premium hetzen willst, dann gibt's dann so ein Jahrespaket, ja, dann kannst du unbegrenzt so eine Hetz-Flatrate. Ja, da kannst du dich mit einem Anwalt absprechen und damit dein Hetzkommentar ordentlich ausformuliert ist. Ja. Geil, auf jeden Fall das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das fand ich auch schon lustig beim Drüberlesen. Das ja. Netzwerkermächtigungsgesetz. Oh Mann, ey. Warum macht der Staat nicht einfach selbst ein eigenes Netzwerk auf und wir schauen, wie gut das funktioniert, okay? Ich finde es irgendwie voll unmoralisch vom Staat, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir werden jetzt einfach die Sachen benutzen, die bei uns benutzt werden und die uns nicht gehören. So. Ja, ich frage mich auch, ob da habt ihr nichts verloren. Das überhaupt auf Twitter zutreffen würde. Weil ich meine, gut, die machen Werbung und so, aber die haben ja eigentlich noch nie Guthaben gemacht. Und eine Firma, die nie irgendwelches Guthaben macht, die kann ja eigentlich nicht als gewinnerzielungsbeabsichtigte Plattform irgendwie. Naja, gut, gelten. Die haben schon Gewinnerzielungsabsicht, das funktioniert halt naja, nicht. Aber, ja, aber ich meine, wenn du es nicht schaffst, dann bist du auch kein richtiges Unternehmen. Also. Na, die Kirche hat ja auch keine Gewinnerzielungsabsicht. Ja, die Kirche ist auch kein Unternehmen. Die Kirche gründet Unternehmen ohne Ende, aber die Kirche selber ist auch kein Unternehmen. Ja, okay, dann muss ich nur keinen Gewinn machen und kann hetzen, wie ich will. Finde ich gut. Naja, dann Netzwerk kann dann hetzen, so wie das will. Genau, musst du Twitter GmbH gründen, Problem gelöst. Ja, aber ohne Scheiß, warum kann ich nicht, wenn die wollen ja so einen Auskunftsberechtigten haben und dann setze ich den da hin und gründe für den eine Twitter Deutschland GmbH. Dann können sie mich mal mit ihren 5 Millionen oder 50 oder Ahnung. Nee, die kommen ja dann eh auch wieder nicht an Facebook dran, aber halt an die einfachen Leute. Also du kannst dann, keine Ahnung, Ronny aus dem Plattenbau anklagen, weil er keine Ahnung was geschrieben hat. Und aber wenn du jetzt irgendwie, weißt du, naja, es geht ja jetzt hier nicht um die Leute, die wirklich was schreiben. Es geht ja jetzt darum, dass sie an die Netzwerke diese Ansprüche stellen. Also ich glaube eher, dass das Problem dabei sein wird, dass du dann halt Facebook damit eigentlich ein Monopol in die Hand drückst. Weil wenn da irgendein deutscher Anbieter jetzt nur in die Nähe kommen wollen würde, was die Abdeckung von Facebook in Deutschland angeht, also es gibt ja teilweise in Russland oder in China oder so, gibt es ja so alternative Facebooks quasi von irgendwem gestartet. Und das wird dann nicht mehr passieren, weil wie willst du diese, also Facebook kann sich das ja leisten, diesen Kram irgendwie zu wuppen. Aber anders muss das ja erstmal schaffen. Die interessantere Ansicht, finde ich, ist zusätzlich noch zu schauen, dass es ja Netzwerke gibt, bei denen Leute durchaus mit Hetze zu tun haben und sie verbreiten und posten, ja, aber keine Accounts brauchen. Sie müssen sich nicht registrieren, um Nutzer zu sein. Was ist mit solchen Netzwerken? Was ist mit 4chan? Was ist mit Reddit? Ja, Reddit, ja, okay, dann muss man sich halt registrieren. Aber Crowdchan zum Beispiel, da muss man sich, soweit ich weiß, auch nicht registrieren. So, was ist mit diesen beiden? Wie soll das erfasst werden? Absatz 3, rechtswidrige Inhalte. Also der Unterschied zwischen strafbar und rechtswidrig ist laut Herting, also einem Anwalt, einem Bekannten, ein bedeutsamer Unterschied, da es etwa bei einem beleidigenden Beitrag nicht mehr auf die Absichten des Verfassers ankommt. Also rechtswidrig bedeutet, dass sehr, sehr, sehr viele Sachen gelöscht werden können. Also strafbar ist was anderes wie rechtswidrig. Damit tut man das Internet sterilisieren und Facebook sterilisieren, YouTube sterilisieren. Ja, also wir haben sozusagen zwei Möglichkeiten, okay? Entweder wird das Internet komplett steril werden durch diese Praktiken und alle Nutzer werden sich auf andere Plattformen ausbreiten. Also zumindest stirbt YouTube, Twitter und was noch alles von diesem Ding im Nachhinein vielleicht erfasst werden könnte. Ja, entweder das passiert oder die sämtlichen Plattformen werden einfach sagen, nö, wir machen da nicht mit und die finden irgendeine Lücke und verarschen das ganze System so oder so. Wird das Ding halt, ja. Ja, aber, naja, die werden alles in Deutschland aussperren einfach. Die werden das nicht löschen aber oder so. Aber ist hier China? Ja. Ich bin hierher gekommen, damit genau sowas nicht passiert, okay? Und vor allen Dingen haben wir hier auch den schönen 166 StGB. Das ist der mit der Beschimpfung von Weltanschauungen. Also, ja. Habt ihr auch euer Blasphemie-Ding in eurem Netzwerk? Nee, dann mal doofer Wenn Mars doch so sicher ist in seiner Weltanschauung, warum will er nicht, dass sie diskutiert wird? So, was ist denn da los? Weil er sich nicht sicher ist, weil er genau weiß, dass die auf tönernen Füßen steht. Ja, und wenn der sich nicht sicher ist, warum macht er dann so einen Mist? Naja, du weißt doch, dass er als der super ruckzuck, ich hau ein Gesetz raus, sobald ich kann, Minister bekannt ist. Ja, ja, ja, ja. Aber ich meine, wenn das jetzt schon die Ebene ist, wo man schon Technologie ausnutzt, um Wortpolizei zu spielen, ja, was würde dann als nächstes passieren? So Gedankenpolizei, so werden wir alle gechippt? Telestürme in jedem Raum, denke ich mal. Also das ist wirklich 1984, Mann. Oh. Und vielleicht wird uns dann sogar erlaubt, unserem Hass in so zweiminütigen kurzen Sitzungen kollektiven Luft zu machen, weißt du? Ja, so ja, das habe ich ja gemeint mit diesen Hass-Vouchern. Das habe ich ja gemeint mit diesen Hass-Vouchern, wo du so pay to hate quasi hast. Ich denk dann eher so an 1984 auch, wo die Leute sich dann treffen in der Halle und dann hassen sie was ihnen der Herr Maas dann vorgibt. Das können dann die Russen sein oder die Identitären oder die AfD. Die Weltraumaffen. Man könnte aber daraus wirklich was echt Interessantes machen. Man könnte das man könnte so eine Gameshow draus machen, so die Hate-Olympics wären das. Ja, dann könntest du dann so die besten Hetzer aus allen Teilen der Welt treffen aufeinander und hetzen gegeneinander. Also, und dann kommen so Sachen so, du bist schwarz, du trägst ein Kopftuch. Und alle schon so, oh mein Gott. Oh, warum übernehmen Normies das Internet? Ich verstehe das nicht. Meine Fresse. Oh mein Gott. Ja, wir sind wir ja nicht mal Normies, meiner Meinung nach, sondern es sind komische Identitäre halt. Also so merkwürdige, genderqueere. Was ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Du kannst ein Normie sein und trotzdem eben all diesen Quatsch glauben, ja. Oh. Anzahl der Beschwerden, bei denen eine externe Stelle konsultiert wurde, um die Entscheidung vorzubereiten. Das klingt bedeutet, sehr merkwürdig. Was ist eine externe Stelle? Die A-Stiftung. Amadeo-Antonio-Stiftung? Oder die Taskforce, auch von Heiko Maas, um zu testen, was so Fake News sind und so. Müsste man eigentlich die Amadeo Antonio mal fragen, ob sie das sind, weil sie behaupten ja immer, sie würden selber nichts zensieren. Da hätte man sie aber ganz schön am Wickel, wenn sie da... Ja, ist bestimmt Jugendschutznetz oder so. Ja, kann auch sein. Oder ja, sie liefern nur das Dokument, wo die Vokabeln aufgelistet sind, die man nicht mehr sagen darf, tun aber selber nicht zensieren, weil ja jemand anders dann in einem Callcenter hockt und auf Löschen klickt. Weißt du, das ist, man macht ja dann nicht mit. Man tut einfach den Vorgang der Meinungseinschränkung so weit in kleine Schritte unterteilen, bis man bei der A-Stiftung ganz oben rumsitzen kann, sagen kann, damit haben wir nichts zu tun, damit, also gar nichts, also wirklich nicht. Wir tun zwar Vokabeln vorbereiten, wir sprechen auch mit Maas darüber, wen er denn in seine Taskforce holen kann, aber wir sind ja selber nicht mit aktiv. Wir zensieren ja auch nicht. Wir tun nur die Leute ausbilden, die nachher zensieren, aber wir haben nichts mit nichts zu tun. Ich erinnere an die Nummer mit, die Taskforce besteht nicht aus Personen, sondern aus Organisationen. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass innerhalb von 24 Stunden die Hauptantwort sein wird bei dieser Aufschlüsselung nach Zeiträumen, weil das nämlich so ziemlich dann einfach ein Rubber Stamp wird, wie sie auf Englisch sagen. Also quasi jedes Ding halt einen Stempel bekommt, was einfach nur beschwerdet wird. Wisst ihr was, Leute? Geht doch einfach alle, wirklich alle, so sämtliche Leute, okay, alle Leute in Deutschland oder wo auch immer so Gesetze angewandt werden, gehen hin und bewerben sich und machen mit bei dieser Taskforce, bei diesen Projekten. Nein, du kannst dich da nicht bewerben, einfach so. OPEX, das ist doch alles komplett reduziert auf ein paar privilegierte Gruppen da. Nee, was heißt das? Ich darf da nicht mitmachen? Nee. Ja, du hast da keine... Na, du kannst dich schon drauf bewerben, aber hast du das Netzwerk? Du kannst dich beschweren, das kannst du machen. Du kannst dich beschweren über Sachen, die nicht schlimm sind. Aber ich will ja derjenige sein, der ja dann sowas zensiert. Warum darf ich das nicht sein? Ja, dann beschwer dich doch einfach. Ich will derjenige sein, der Maas dafür ins Meer treibt, dass er Artikel 5 abschaffen will. Ich will nicht, dass das Gesetz durchkommt. Und ich will, dass man eine Verfassungsklage vorbereitet. Wenn das wäre auf jeden Fall das Mindeste, ja. Weil ich lasse mir das nicht gefallen, dass so ein Lappen wie der Maas herkommt und sagt, Artikel 5, da müssen wir mal ein bisschen dran sägen, weil wir müssen die Liebe in unserem Land organisieren, damit sich alle wunderbar und prächtig fühlen. Du darfst nur nichts Negatives im Netz sagen. Weil die Einschläge kommen näher von der Freiheitseinschränkung. Ich weiß nicht, ob die Leute das merken. So. Du tust die Leute abhören, du tust alles aufzeichnen, du hast deinen Geheimdienst, der überall mit drin nachschaut, was du denn wo postest, wenn du denn in einer verfassungsfeindlichen Gruppe aktiv bist. Also hast du ja die Leute, die wirklich gefährlich sind, schon überwacht. Und jetzt kommt aber ein Gesetz, was sozusagen den Leuten in der Mitte das Maul verbieten soll, damit die Leute sich bloß nicht beschweren und bloß die Fresse halten, wenn irgendein Politiker irgendwas macht, mit dem er nicht einverstanden ist. Das will man damit machen. Ja, ist halt einfach maßlose Zensur. Ja. Das ist auf jeden Fall auch sehr lustig, hier zu entfernen oder der Zugang zu ihnen zu sperren ist. Oh, holen, die haben wahrscheinlich noch überall die alten Einbahnstraßen und Stoppschilder von der von der Leyen liegen und denken, jetzt können sie endlich benutzen. Zensur so lang. Ich finde, dann haben wir es gerade geschafft, irgendwie bei YouTube, dass mal Schluss ist mit dieser Beitrag ist in deinem Land gesperrt wegen der Kack-GEMA. Ja. Dann fängt es an mit dieser Beitrag ist in deinem Land gesperrt, bedank dich bei Herrn Maas. Ja, ja, dieser Beitrag ist in deinem Land gesperrt, weil er was enthält, was die SPD für Hass hält oder für eine Falschmeldung. Dieser Beitrag wurde allerdings nicht von Frau Kahane zensiert, das ist hiermit festzustellen. Genau. Sie hat das nicht getan, sie hat nur die Maus bewegt und ihr Computer hat das gemacht. Okay, aber was ist, wenn ich hetze? Okay, was ist, wenn ich irgendwie so auf dem Radar bin und meine Kommentare gelöscht werden, aber ich mache weiter, ich erstelle mir neue Accounts und dann komme ich ins Gefängnis und dann hetze ich im Gefängnis weiter. Komme ich dann ins Gefängnis im Gefängnis? Ja. Was vor allen Dingen auch lustig ist dass sie hier jetzt schreiben, im Falle der Entfernung den Inhalt zu Beweiszwecken sichert und diesen Zweck im Inland speichert, weil es gibt ja auch das Sperren, das ne? Also du musst den Inhalt speichern, er ist nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern nur noch intern und man muss wirksame Maßnahmen gegen die erneute Speicherung des rechtswidrigen Inhalts treffen. Das bedeutet, einmal ein angefochtener Inhalt, der kann per Algorithmus dauerhaft immer aus dem Netz gelöscht werden. Was nicht so gut ist. Also wenn du dann zum Beispiel einmal Screenshot veröffentlichst und das irgendwem nicht gefällt und das ein False Positive ist, kannst du den nicht mehr ins Internet hochladen. Ja. Ja, oder wenn verwendest, irgendwie weg mit Merkel oder so ein Scheiß, dann wird im Zweifelsfall vielleicht doch das Katzenbild, das irgendjemand aus Werbezwecken mit dem trendigen Hashtag ausgestattet hat, wird dann auch gelöscht, weil es halt den trendigen Hass-Hashtag hat. Ja, und in Zukunft dann jede Kopie von dem Katzenbild oder jede Katze generell. Was ist denn eigentlich mit Literatur und mit Kunst, die zum Denken anregt, weil sie Haram nicht konform ist? Ja, stimmt. Wenn du Bukowski-Ausschnitte postest, könntest du im Knast landen dafür. Coole Sache. Lol. Top Kick. Ja. Ich verstehe das nicht, okay? Ich verstehe es durchaus. Der Maas hat Angst vor einem Machtverlust. Deswegen will er die Freiheit des Netzes einschränken, weil er glaubt, dass wenn die Leute eigenständig einen Zusammenhang herstellen, was die Politiker machen und sie es nicht von Tagesschau und RTL vorkauen lassen oder von Spiegel, dass sie dann anders wählen könnten. Und deswegen will der Maas die Meinungsfreiheit einschränken. Das ist der einzigste Grund. Er hat Angst vor einem Machtverlust. Wähl bitte weiter in der SPD. Dann ist er vielleicht nett zu dir. So kommt mir das rüber. Aber es ist so lustig, dass hier halt steht, dass es gespeichert werden muss und hier steht, dass man wirksame Maßnahmen treffen muss, um die Speicherung zu verhindern. Ja, du weißt ja, was die meinen. Ja, aber heißt in Maßgiftschrank speichern und ja, erneute Speicherung heißt erneutes Posten. Erneute Veröffentlichung, ja. Das sollten sie hier hinschreiben. Erneute Veröffentlichung. Bußgeld. Im Inland dokumentiert wird, ja. Oder alternativ im, wie ist das Ding, Memory Hole. Den zuständigen. Vielleicht können wir es auch bei unseren Freunden in Frankfurt zwischenlagern. Die sollen da eine sehr große Speicherkapazität haben. Ja. Sag mal, darf ich dann auch eigentlich einsehen, ob ich auf irgendeiner Liste da stehe oder nicht? Hier, überleg mal, die tun deinen Avatar sperren und dann kann man sich den OPEX seinen Kopf nicht mehr angucken. Nein! Nein! Vielleicht hat er dann endlich einen mit Nase. Ich freue mich schon so auf meine kleine gemütliche Zelle im Cybergefängnis. Ich kann es immer noch nicht ernst nehmen. Was ist denn mit jemandem, der dann von Amerika aus auf Deutsch Hass postet? Muss das dann für Deutsche auch entfernt werden? Ja, oder? Weil, muss es wohl, ja. Weil das ist ja nicht Vorgabe. Ist doch Amerikaner, das ist doch gegen seine Bürgerrechte. Naja, der ist darf das ja auch Hass? Posten. Das wird ja dann halt nur lokal bei uns halt ausgeblendet. Darauf wird es ja hinauslaufen. Das sieht man ja schon an diesem Löschen oder halt eben, wie war das? Ist das dann Hass, wenn es keiner versteht? Ist das Hass, wenn es keiner versteht? Oder den Zugang zu ihm sperrt. Wenn jemand etwas nicht versteht, ja, wenn ich einfach nur irgendetwas hinschreibe, was so sprachlich keinen Sinn macht, aber sage, das ist Hass. Ist es Hass oder nicht? Praise Cack, das ist Hass. Was ist mit Köterrasse? Das ist kein Hass. Köterhasse ist kein Hass. Köterrasse ist in Ordnung. Ja. Was ist mit Erdogan Ruf und wir werden die Deutschen hinwegfegen? Das ist auch kein Hass. Das ist, was Mars gerne hätte. Was ist mit Serdar Somuncu, der Mein Kampf vorliest? Das ist Hass. Das ist Hass, ja. Das ist Hass. Das ist Hass. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist kein Hass. Das ist eine Person des öffentlichen Lebens, die Leute gut finden. Das kann gar kein Hass sein. Was ist, wenn man diesen Beschluss hier? Was ist, wenn man diesen Beschluss hier vorliest? Ist das kein Beschluss? Ist noch nicht beschlossen. Ist nur, ist noch nicht beschlossen. Ist nur ein Entwurf. Okay. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch schöne Debatten wieder zu geben. Oh, meine. Ich freue mich schon auf die ganz vielen Kommentare, wenn ich zu lernen habe. Dafür, toll. Ich liebe die den Bundestag. Ich werde auch nachher in die Beschreibung einen kleinen Link posten mit Tipps und Tricks, was man denn machen kann, um dagegen Wind zu machen, weil die Leute müssen dagegen Sturm laufen. Also ehrlich gesagt, das ist, wir können uns das nicht bieten lassen, keiner von uns. Also bitte, sprecht mit irgendwelchen Leuten, die ihr kennt darüber. Also ihr müsst nicht über die Weltraumaffen sprechen, dass die Weltraumaffen euch irgendwas erzählt haben, sondern fragt die Leute nach diesem Entwurf, den Mars vorbereitet, wie die Leute das finden. Wir brauchen Mund-zu-Mund-Propaganda, die das Ding zum Thema machen. Und die dem widersprechen, wenn man Artikel 5 einschränken muss. Sprecht Leute darauf an, auf diesen Entwurf. Bitte macht das. Das ist wichtig. Ja, bitte. Anbieter sozialer Netzwerke haben für die Zustellung in Bußgeldverfahren nach diesem Gesetz gegenüber der Verwaltungsbehörde, der Staatsanwaltschaft und dem zuständigen Gericht sowie in zivilgerichtlichen Verfahren gegenüber dem zuständigen Gericht einer inländischen Zustellungsbevollmächtigten unverzüglich zu benennen. Ja, wer will denn den Job machen? Will doch keiner machen. Weil am Ende steht der nämlich dann ohne Hosen da. Irrsinn. Einer der Gründe, warum man so Kram einführen möchte, ist Gamergate. Hm. Wo sich Videospieler gesagt haben, wir würden gerne unsere Videospielpresse reformieren, weil die einfach zu niveaulos ist und die einfach ein bisschen besser werden muss. Das war eine Hasskampagne, laut Amadeo Antonio Stiftung. Und die dämlichen Gamer, die sich mit einem Scheiß beschäftigen und kein Leben haben, die kämpfen da für Meinungsfreiheit. Ich weiß, ich bitte, sprecht Leute an. Also, wenn das durchkommt, das, nichts Gutes wird davon kommen. Überlegt euch mal, wenn der Pierre Vogel damit Leute zensieren kann. Oder, keine Ahnung, Alter, der Papstmann dann ankommt. Wenn wir dann Imame und Päpste haben, die uns den Mund verbieten wollen. wegen dem Gesetz und SPD-Beauftragten und Susi Grimes, die bei der schwesischen Familienministerium rumgammelt. Das wird bestimmt lustig und gut. Ja, da stellt man sich schon die Frage, so ob man lieber so ist, wie man ist und seine Unschuld schon einfach kennt und seine Rechte kennt, selbst durch die Veränderung davon, jetzt durch solche Entwürfe, und dafür bereit wäre, ins Gefängnis zu gehen oder nicht. Naja, also wärt ihr bereit, ins Gefängnis zu gehen? Wir müssen es vielleicht nochmal klarstellen, die ganze Sache. Ne? Also dieser ganze Entwurf, der richtet sich ja jetzt nicht an die Leute, der richtet sich an diese Netzwerke. Aber das ist ja gerade das Tool, was sie benutzen, um halt eben dafür zu sorgen, dass die Netzwerke sich in ihrem Interesse verhalten. Und das ist dann auch ihr Interesse, ist auch das Interesse der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das ist ja das, worüber wir die ganze Zeit reden. Das genau, ist halt eben genau, deren aber komische Definition, deren komische Auslegung von was sind irgendwie furchtbare Leute, gegen die man vorgehen muss, sowas wie Antifeministen und so. Dass sie halt eben also einfach die Idee, dass antifeministisch zu sein schon bedeutet, dass man rechts ist und das in so einem Jargon schon bedeutet, dass man nicht links ist und somit ein Nazi. Es ist einfach unmöglich. Es ist wirklich unmöglich, Mann. Einfach, man predigt Toleranz und Liebe, aber benutzt Werkzeuge der Zerstörung und des Hasses, um Liebe zu erreichen. So. Liebe durch Zerstörung. Das kommt schon langsam auf so Doublethink raus von Orwell, ne? So, gab's Krieg ist Frieden. Ja, also organisiert die Liebe. Ja. Ah nee, aber das wird soweit nicht kommen. Komm, das wird soweit nicht kommen. Mann, Alter. Aber wenn, dann will ich gefälligst der Erste sein, der ins Gefängnis geht, deswegen, okay? Dann müsst ihr ja noch ein soziales Netzwerk gründen. Das ist ja das Perfide daran. Du tust die Unternehmen zwingen, die Leute zu zensieren und dann regst du dich selber nur über YouTube auf. Und aber der Mars hat dann sozusagen den Outrage dann abgefedert gegen die Unternehmen. Und wenn dann weiterhin was durchkommt, kann er noch eine weitere Taskforce gründen und eine weitere Taskforce und eine weitere Demokratie-Leben-Initiative. Das ist Nudging, das ist Zivilgesellschaft kontrollieren. Damit du dann eine Krake hast von SPD, die Medien besitzt, die Geld an NGOs weiterleitet, die ihnen gerecht Leuten den Mund verbietet, die irgendwie gegen den SPD-Narrativ sprechen wollen. Darauf läuft es hinaus. Keine Ahnung. Meinungsfreiheit einschränken, Druck ausüben. Wir haben kein ordentliches deutsches IT-Unternehmen, Start-up, sind aber ganz groß dabei, wenn man den Leuten erzählen will, was man denn machen muss, damit das dann auch genehm ist. Also es ist keine Ahnung, das Gesetz wird das Internet ruinieren, da wird den Spaß aus den sozialen Netzwerken rausnehmen. Wenn du nur einmal einen scheiß Tag hast und irgendeinen Dreck reinpostest in Facebook, sind sofort dein Account gesperrt. Ja, das ist dann die gesteigerte gesellschaftliche Verantwortung den Dienstanbietern. Ja. Was ist, wenn jetzt irgend so ein Moslem so mal wieder so eine Hetztirade hat? Ja? Wird er dann durch so einen Social Justice Filter gefiltert, damit man ihn korrekt bewertet? Oder wenn? Ja. Nee, bis jetzt steht davon ja nichts groß so drin von Mehrheit-Minderheit-Dynamik. Da steht nur drin, dass es ja nach diesen verschiedenen identitären Kriterien wie Geschlecht und Identität und so. Wir haben uns ja auf dem Kanal auch schon die Taskforce von Mars selber angeguckt. Und wer glaubt, dass da keine Identitätspolitik mit reinkommen wird, der ist naiv, würde ich behaupten. In dem Dokument siehst du jetzt nichts direkt, aber bei der Anti-Hate-Speech-Taskforce hat man ja gesehen, welche Leute mitgemacht haben. Damit bekommst du Identitätspolitik in die Netzwerke überall durchgedrückt. Ja, und Hate-Speech ist ja auch ein politischer Begriff, wie wir ja schon gehört haben. Und dieser politische Begriff, der sagt halt eben, dass diese Leute da besonders unterdrückt sind und deswegen. Also ab dem Punkt, wo man wirklich klar anfängt, nicht mal irgendwie nach einer klaren Definition zu handeln, sondern einfach nur Handlungen unternimmt, um bestimmte Sachen rauszufiltern, hat man ein sehr interessantes, noch zusätzliches Problem, was sich bei einer Veränderung der Macht, der Veränderung sozusagen der Person, die die Zügel in der Hand hält, entstehen wird. Du wirst dann, sagen wir, so eine so eine Taskforce haben, die Sachen halt zensiert und dann kommt jemand Neues hin, der hat andere Ansichten und dann richtet sich alles nach ihm. So, das ist Ja, dann kriegst du auf jeden Fall noch eine Begründung, wenn die wieder genauso toll ausfällt wie bisher. Dann. Im Interesse der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit und der Güte der Argumente für die Löschung oder Sperrung eines rechtswidrigen Inhalts sind die Maßnahmen zur Unterrichtung des Beschwerdeführers sowie des Nutzers über die Entscheidung der Beschwerde darzulegen. Okay. Das wird auch gar kein großer Bürokratiewust werden. Nee. Ja, dann kommt, das wird dann wieder so hier laufen, ne? So wie beim Ali Utlu halt. Wir haben den untenstehenden Beitrag entfernt, weil er nicht dem Facebook-Gemeinschaftsstandard entspricht. Und dann steht dann hier, ich bekomme weiterhin Todesdrohungen, ich werde weiterhin beschimpft als Antisemit bzw. Islamophob. Ich werde als Schwuchtel bezeichnet, ich werde als Gutmensch betitelt. Einmal bin ich Hetzer, das andere Mal zu verständnisvoll. Mal bin ich ein scheiß Ausländer, dann wieder zu deutsch. Mal bin ich zu kurdenfreundlich, mal zu türkisch, mal zu emotional, dann wieder emotionslos. Ich sage mir, keiner kann mir sagen, wer ich zu sein habe. Wer Gutes macht, wird Leichtes bekommen. Für alle anderen tut es mir leid. Kommt mal aus euren Schubladen, anstatt andere in welche stecken zu wollen. Ich bin so gut, wie ich bin. Wir haben etwas entfernt, das du gepostet hast. Genau. Oh nee. Und das ist jetzt schon, ne? Das ist jetzt schon ohne diesen ganzen Ausflip-Kram. Also der Ali hat ja irgendwie das Problem, dass also er schon so eine Mini-Berühmtheit ist, gerade bei so ein paar Leuten, die dafür bekannt sind, dass sie halt auch gerne mal irgendwas flaggen. Also irgendwelche Türken mögen ihn halt nicht, weil er zu kurdenfreundlich ist, wie hier halt auch schon drin steht. Die grauen Wölfe. Und genau, die grauen Wölfe zum Beispiel, die mögen ihn nicht besonders. Er hat sich ja auch mit lauter Feministen angelegt, damals zu seiner Zeit bei der Piratenpartei. Also es gibt auch genug Antifa-Leute, die den Ali nicht besonders gut leiden können. Und nicht zu vergessen, die AKP-Wähler. Ja, habe ich ja schon erwähnt. Ja, und so kriegt das halt von allen möglichen Seiten. Die Leute flaggen halt seinen Inhalt und wenn das dann genug Leute machen, dann wird das halt einfach von Facebook angenommen, dass es da wohl irgendwie irgendwas gegangen sein muss, was nicht okay ist. Da schaut dann keiner mehr groß nach. Und das wird sich in Zukunft wird sich das noch intensivieren mehr. Mit dem Kram. Ja, vor allem wird Facebook mit der Drohung im Rücken halt schneller zur Keule greifen. Und das vielleicht gar nicht mehr genau prüfen oder noch weniger als heute. Ja, also bei klassischen Medien wird eine rechtswidrige Situation nicht so perpetuiert wie im Internet. Steht hier. Punkt. Also, das wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt auch genug Beiträge aus klassischen Medien, die ich für Hassrede halte, also die auf jeden Fall gegen Gruppen, zu denen ich dazugehöre. Wäre doch mal eine Idee für ein Business, so ein Maß fürs eigene Zuhause. Stellst den so hin, der ist über die Cloud verbunden mit einer Datenbank von Hetze und hört alles ab. Das ist so eine Maßpuppe so und du redest dann so und wenn was nicht stimmt, ja, dann gleich so Facial Recognition Software anschmeißen und die Person bei der Polizei melden. Ja, oder das, halt du kriegst einfach $5 Strafe wegen Verstoßes gegen das verbale Moralitätsstatut direkt aus deinem Telefon. Ding, ching. Also ich fände es wortwörtlich angenehmer, wenn ich gechippt werden würde und die mir Medikamente ins Blut geben würden, damit ich mich über Politik nicht aufreg, wie dass mir der Mund verboten wird. Ich fände es weniger scary wie das Gesetz. Ich fände es weniger scary, wenn man so Gesetze nicht hätte. Also ich meine, ich verstehe schon dein Fetisch mit gechippt werden und so, aber... Ja. Dann werden wir alle eins. Ich muss da immer an Eric Cartman und den V-Chip denken. Ja. Ja. Ja, das könnte auch durchaus so enden. Also, dass man dann so outrageous sein muss, dass es wieder eine Waffe wird. Feminismus, Cancer. Ei! Oh, stop it! Jedes Mal, wenn du was sagst, gibt es einen Stromschlag. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ah! Ja, aber guck mal, hier steht auch, der Schutz der Meinungsfreiheit und der Rundfunk- und Pressefreiheit muss hier in die Gesamtbewertung mit einfließen. Und warum tut er das nicht? Warum ist der Gesetzesvorschlag so, wie er jetzt schon ist, verfassungswidrig? Und es gibt einen Haufen Professoren, die Verfassungsrecht studiert haben, die bereits jetzt schon Alarm schlagen und sagen, dass es weder mit Europarecht noch mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar ist, was man hier vorschlägt. Aber Ebel, die Regelung zielt auf die praktische Durchsetzung von Löschungs- und Sperrpflichten ab, die sich aus anderen Gesetzen ergeben. Das ist ein legitimes Ziel, Punkt. Man kann nicht auch irgendwo zu sagen, dies ist ein legitimes Ziel und es ist legitim. Ja, die Regelung stützt sich auf die Nürnberger Gesetze. Das ist ein legitimes Ziel. Konstantinopel wieder einnehmen ist ein legitimes Ziel. Deus vult. Genau, die Regelung, dass jeder ein J in seinen Pass bekommt, stützt sich auf die Nürnberger Gesetze. Das ist ein legitimes Ziel. Oh Gott. Die Umwidmung der Hagia Sophia zurück zu einer Kirche, das ist ein legitimes Ziel. Die Vernichtung der Minority here. Sag ist ein legitimes Ziel. Nein, komm, das ist schon wirklich Hetze, ja. Man muss schon aufpassen, ja, es ist schon wichtig, sonst meldet dich Facebook und du wirst gelöscht. Nee, ich habe ja, es ist ein legitimes Ziel dahinter stehen. Das dürfen die nicht löschen. Ach so, ja, genau, mein legitimes Ziel ist, also ich meine, zählt eigentlich 1488 zu einem legitimen Ziel? Keine Ahnung. No, Heiko sagt, lösch das. Da werden so Warum viele... Warum hast du das gelöscht? Ich habe mich Heiko Sack gesagt. Da werden so viele fucking Verschwörungstheorien dann untersucht werden. Oh mein Gott. Ja, wer den letzten Stream von uns da anschauen möchte, da zum Schluss eher, da sieht man, wie da Politiker sich... Wo war das nochmal? Im Bundestag? Ja, im Bundestag, ja. Im Bundestag da sitzen Politiker. Und dann so über Verschwörungstheorien reden und was das mit Leuten macht und dann so eine Verschwörungstheorie-Video gezeigt wird von Leuten mit so Eidechsen-Augen, ja. Oh mein Gott, das ist... Oh nein. Also ich habe mich damit jetzt näher beschäftigt nach dem Video. Also bei der Merkel glaube ich das auf jeden Fall, bei der Clinton bin ich mir noch nicht sicher. Das ist ein legitimes Ziel, würde ich sagen. Allerdings, ja. Ach Gott. Auch ein Reptil kann ein legitimes Ziel haben. Ich würde gerne früher von der Arbeit nach Hause gehen, weil ich möchte. Das ist ein legitimes Ziel. Genau. Ich habe die nächsten 6 Wochen Urlaub, Chef. Das ist ein legitimes Ziel. Ich möchte Geschlechtsverkehr mit dieser Frau haben. Sie möchte nicht, aber ich habe ein legitimes Ziel. Ich möchte gerne Kindersklaverei haben. Ist das okay? Ich meine, das ist ein legitimes Ziel. Ja. Hast du da bestimmte Präferenzen der Ethnie von deinen Kindersklaven oder bist du da... Leute, das rutscht halt einfach so hart in das NAP rein. So hart. Oh mein Gott, das ist ein legitimes Ziel. Solange es ein legitimes Ziel ist, ist es okay. Der freie Markt entscheidet. Ja, aber der freie Markt hat Auskunftspflichten jetzt. Ja, das wird es, glaube ich, nicht geben, die nicht offensichtlich rechtswidrig sind, innerhalb einer angemessenen Frist von 7 Tagen sorgfältig zu prüfen. Das Sozialnetzwerk kann innerhalb dieser Frist... Ja, ist auch die Frage, wenn die da 7 Tage lang prüfen, ist währenddessen der Post zu sehen oder nicht zu sehen? Ja, wahrscheinlich nicht zu sehen. Und ich finde das auch gut, dass hier steht, das soziale Netzwerk kann innerhalb dieser Frist die Verfasserin oder den Verfasser des gewählten Inhalts zur Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde geben. Also das wäre ja vielleicht mal gut, wenn man aus diesem kann hier ein Muss machen würde. Dann könnte man sich ja sogar noch mit der ganzen Nummer anfreunden. Ja, aber wenn ich dann 7 Tage lang was hatte, was eigentlich nicht zu beanstanden war und das war nicht da, dann ist doch meine Meinungsfreiheit eingeschränkt worden irgendwie. Ja, ja das auch, ja. Aber ich meine, so ist es ja der komplette Schmarrn. Ne? Also das ist hier gerade so ein Ding, wo Freiwilligkeit also überhaupt nicht geht. Aber das geht dann wieder. Da sieht man auch so ein bisschen, worauf das halt eben abzielt. Also es zielt ja nicht darauf ab, deine Rechte zu erhalten als jemand, der irgendwo was postet, weil sonst würde hier ein Muss stehen. Der nächste Satz ist auch sehr, sehr interessant. Es kann bei schwierigen Rechtsfragen innerhalb dieser Frist auch externe Expertise einholen. Also ja, das E ist. Du, Anetta, sag mal, ich habe hier so ein Hassposting. Nee, man macht einfach so eine Umfrage auf Twitter. So, soll das gelöscht werden? Das Hass, ja, genau. Retweet und löschen, Like für Dalas. Ja, genau, ja. Ja, so also wie diese Dinger bei Facebook, so, da musst du dieses Wow-Gesicht machen, wenn es gelöscht werden soll oder so, ein Herz, wenn es da bleiben soll. Das ist halt echt gruselig, Mann. Wenn man so sich anschaut, dass die Regime, die jetzt so totalitär leben, ja, und autoritär, die haben ja auch ab einem bestimmten Punkt gesagt, wir müssen uns vor allen anderen schützen, unter der Annahme, dass die anderen uns alle irgendwie was Böses machen wollen und das ist so die Annahme. Ja, oder vor uns selber, ne? Also, ja, ist ja auch so kommunistische Umtriebe hier, aber nur, dass sie nicht kommunistisch sind, sondern in dem Fall sind sie halt eher rechtspopulistische Umtriebe oder so. Ja, ich meine, man könnte das auch noch alles argumentieren mit, denk doch mal an die Kinder, ja, für die neue Generation an Staatsbürgern müssen wir einen guten Nährboden schaffen und nicht Hetze. Ja, ja was glaubst du, warum die Demokratie-Leben-Initiative vom Familienministerium einberufen wurde? Also gut, natürlich auch. Was hat damit zu tun? Natürlich auch, um die Frauen zu schützen, weil die sind ja auch in dem Ministerium drin, aber ich denke nicht, dass es wegen den Senioren ist oder wer ist da noch drin? Denn keiner an die Senioren. Ja, genau, die Senioren müssen Fast-Postings geschützt werden, weil die ja. Keine Ahnung. Auch das mit den 7 Tagen, das erinnert mich ein bisschen an Afrika. Das hast du, wenn du Wahl hast, bist du einfach um die Wahl herum. Facebook abschalten für ein paar Tage. Niemand kann sich dann über Politiker austauschen oder einen Skandal, der gerade noch ausgebrochen ist, angucken. Und man kann sich auch nicht bei der Beobachtung von einer Wahl auf sozialen Medien organisieren. Und das danach wird dann soziale Netzwerk wieder angeschaltet, nachdem die Wahl vorbei ist. Es gab in den Öffentlich-Rechtlichen sogar mal so eine Kabarett-Schonfrist vor Wahlen. Oder irgendwie der Scheibenwischer die letzten 2 Monate vor der Wahl pausieren musste und nicht gesendet wurde, weil sich irgendwelche Unionspolitiker damals mokiert hatten. Da ging es eine Zeit lang auch drum, ob man nicht ein Symbol einblenden sollte bei Satire, damit die Dummen halt kein Problem haben, damit zu verstehen, dass sie gerade einen Witz erzählt bekommen. Also wir waren auch schon mal an so Punkten. Das ist auch sehr interessant hier. Die in dem Beschwerdesystem der sozialen Netzwerke übliche Multiple-Choice-Begründungsform ist ausreichend. Das ist dann nämlich genau dieses, wo du dann hier halt eben entspricht nicht den Gemeinschaftsstandard antworten kannst einfach. Also das als Begründung zurückzugeben. Geil. Die Begründung stellt sicher, dass ein Nutzer gegen die Entfernung oder Sperrung eines für ihn gespeicherten Inhalts vorgehen will, die geeigneten rechtlichen Schritte zur Wahrung seines Rechtes auf Meinungsfreiheit zeitnah einleiten kann. Welche wären denn das, bitteschön? Du darfst sagen, aber. Das wird ja nicht von einem Gericht verhandelt oder irgendwo, sondern das entscheidet eine Firma in ihrem Kämmerchen, ob das darf oder nicht. Und vor allen Dingen mit diesen üblichen Multiple-Choice-Begründungsformen, also halt mit diesem hier, Gemeinschaftsstandards. Und dann weiß ich jetzt hier, welche rechtlichen Schritte zur Wahrung meines Rechts auf Meinungsfreiheit, da brauche ich keine rechtlichen Schritte, welche rechtlichen Schritte überhaupt? Der nächste Satz ist auch einfach so gut. Niemand muss hinnehmen, dass seine legitimen Äußerungen aus sozialen Netzwerken entfernt werden. Ja, man muss es nicht hinnehmen, es wird einfach gemacht. Niemand muss hinnehmen, dass seine legitimen Äußerungen, das ist überhaupt das Allergeilste. Das ja. macht ja diese Sache von legitime Gründe ja dann, dann ja noch besser. Genau, so, ja. Du musst ja nicht hinnehmen, was mit dir passiert. Es ist nur legitim, was genau, mit dir passiert. Wir haben unsere legitimen Gründe. Du musst nicht hinnehmen, dass deine legitimen Äußerungen, ja. Oh mein Gott. Also wenn unsere legitimen Gründe gezählt haben, die stechen deine legitimen Äußerungen. Das ist so schlimm. Können deine legitimen Äußerungen wohl nicht so legitim gewesen sein, wenn unsere legitimen Gründe... Niemand muss hinnehmen. Niemand muss hinnehmen, dass seine legitimen Äußerungen aus sozialen Netzwerken entfernt werden. Ich nehme das nicht hin, sagte der Mensch, dessen Kommentar gerade gelöscht wurde. Ich nehme das nicht hin, sagte der Satiriker, der da gerade seine Karikatur gelöscht bekommen hat. Jedem steht es frei, mit zugehaltenem Mund für sich selber zu flüstern, ich bin nicht einverstanden. Ja, so, sie haben das Recht zu schweigen. Ja, jedes Wort, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Das sind die rechtlichen Schritte wahrscheinlich. Nein, Mann, das ist so dämlich. Jeder, der gegen die Sperrung vorgehen will, kann so Chief Wiggle-mäßig wahrscheinlich das irgendwie aufschreiben auf ein Blatt Papier und dann ein Schiffchen draus falten und dann irgendwo in den nächsten See werfen oder so. Niemand muss hinnehmen, dass seine legitime Äußerungen aus sozialen Netzwerken entfernt werden. So, du wirst es nicht hinnehmen, aber es wird gemacht. So. Ja, dann kann man dann Bürokratie ausfüllen. Nachdem dann irgendjemand sich an dem eigenen Post stört, darf man dann Bürokratie ausfüllen. Papier um irgendwie Einspruch erheben zu können, der dann eventuell einfach auch nicht bearbeitet wird. Genau, nehmen Sie sich einfach für ein paar tausend Euro einen Anwalt und dann kann Ihr Posting auch stehen bleiben, eventuell. Hier, Nummer 6, das zerstört auch sämtliche Fantasien, die man haben könnte, so in die Richtung von, ja, aber wenn das irgendwie eine Art von Hetze ist, die man halt ganz schnell verbreitet, ja, dann kann ja unmöglich alles gelöscht werden. Also nee, das ist auch im Plan hier zu Nummer 6, ja. Die Entfernung eines rechtswidrigen Inhalts muss sich gemäß Nummer 6 auch auf sämtliche auf den Plattformen des sozialen Netzwerks befindlichen Kopien des rechtswidrigen Inhalts erstrecken. Diese Vorschrift enthält eine Konkretisierung und Klarstellung der Löschungsverpflichtung in § 10 TMG. Mediengesetz. Also es geht dann ja nicht nur darum, dass du die originalen Posts löscht, sondern sämtliche Kopien davon. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Wirklich viel Spaß. Ach. Bei dieser Jagd auf Hetze, die hier irgendwie jetzt vorgeschlagen wird, lohnt es sich ja buchstäblich schon ein Museum für Hetze zu machen. So ein Museum für Hetzposts, ja. So Dinge, die gelöscht wurden und die immer noch gelöscht werden können. Einfach damit man da reingehen kann und sich eine Welt anschauen kann, die besser war als die, in der man lebt. So, mein Gott. Ja, ich fordere dann einen Videobeweis, wenn meine Sachen gelöscht werden. Das ist dann so Kahane da und klickt so Delete. Ich möchte gerne die Wiederholung sehen. Ich glaube, das war gar kein Abseits, nämlich was ich gepostet habe. Da stand noch einer zwischen mir und der Minderheit. Aber ein positives Ding hat es ja schon. Ich meine, Clickfarmen irgendwo in Malaysia bekommen schon Jobs. Das ist gut. Ja, ich finde das auch gut. Ja. Früher waren die ja für nichts gut, außer so für DDoS-Attacken oder Cookie-Clicker spielen. Aber hier, jetzt wird das Illegale zum Legalen, ja. Was Kriminalität und andere Straftaten. Was Kriminalität ist auch schon ein großer Variablen-Name. Steht eigentlich noch ein Dollarzeichen davor. Dollar Hasskriminalität. Den Bearbeiterinnen, ist ja gar kein Stern oder so. weißt du, der Grund für all diesen ganzen Quatsch mit Grundgesetz Artikel 5 und so und Meinungsfreiheit ist ja, damit man einen guten Überblick darüber hat, was denn so ist gerade so in der Welt halt. Ja? Wenn man das noch weiter runterdrückt, dann kann ich mir halt schwer vorstellen, dass daraus irgendwelche Probleme, die jetzt schon existieren, behoben werden. So Dinge wie Attentatanschläge, Attentäter. Ja, also ich glaube nicht, dass das behoben werden wird dadurch, sogar vielleicht noch simpler gemacht. So. Das Problem ist halt, dass alle anderen Grundrechte dem Artikel 5 entsprechen. Wenn du den Artikel 5 halt beschränken tust, ist es eine potenzielle Einschränkung all deiner anderen Menschenrechte auch, weil du eventuell nicht mehr in der Lage bist, dich darüber zu beschweren, wenn andere Grundrechte von dir verletzt werden. Und dann kommen wir halt in Fahrwasser, was halt nicht so gut ist. Deswegen bin ich da so ein absoluter Autist, der sagt, Maas, das ist ekelhaft. Ich finde es ekelhaft, wie ein Politiker, der gewählt worden ist, um die Interessen des deutschen Volkes durchzusetzen, wie der auf die Idee kommen kann, Artikel 5 einzuschränken. Oder du Gesetze. Hast deutsches Volk gesagt, das wird in Zukunft zensiert übrigens. Wie soll denn das aussehen, wenn irgend so ein Attentat passiert und es ist wieder mal irgend so ein Fanatiker, ja, und dann Leute dann über die Gruppe, zu der der Fanatiker angehört hat, dann anfangen, Posts zu schreiben, ja. Das ist ja auch generalisierend und voll gegen Gruppen gerichtet und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten, all der ganze Quatsch. Erinnert sich jemand noch an die Nummer mit den Sachsen, als es da diese Aufstände in dem einen Dorf gab und dann in Bautzen diese Schlägereien? Mhm. Und Sachsen, Sachsen, Sachsen, das sind die Schlimmsten, die Sachsen machen unser Bild im Ausland kaputt. Die Sachsen, das ist alles gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das waren ja sogar teilweise Zeitungsschlagzeilen, in denen das verwurstet worden ist. Ich meine, mich würde mal wirklich interessieren, ich würde, wenn man mir wirklich einen einzigen Fall zeigt, wo Menschen einfach nur, weil sie ein Wort gesehen haben, ja, gestorben sind, einfach so umgefallen, ja, dann ist es so, ja, dann ab dem Punkt würde ich sagen, ja, man sollte anfangen, mal zu schauen, was man denn da jetzt genau da hinschreibt, ja. Und man sollte mal auf jeden Fall nicht nur aufpassen, was man da hinschreibt, sondern auch solche Praktiken einbauen, wie halt eine Zensur auf bestimmte Worte, ja. Aber hier geht es ja nicht mal um bestimmte Worte, hier geht es um ganze Kontexte. Wie soll das von Computern erfasst werden? Das ist so unglaublich rau. Ja, und was ich mir echt schwer vorstelle, ist dann im Kleinen rauszufinden, was ist ein Diskussionsbeitrag zu einem erhitzten Thema und was ist dann schon Hass. Also da auch dann die Grenze zu ziehen, halte ich für unmöglich fast. Was ist, wenn beide Seiten eines Konflikts sich mit Hass überziehen? Dann darf dann gar nicht mehr über das Thema gesprochen werden? Was bringt einem eine Welt, in der alles voll positiv ist? Everything is super. Wo die Sonne immer scheint, herrscht Wüste. Und das also will Maß erreichen. Ist auch auf Handlungen im Ausland anwendbar. Naja, aber die Leute, die diesen Everything is super Song geschrieben haben, haben ja auch den Kopf drüber geschüttelt, wie viele Leute den für bare Münze und die Hymne des Frohsinns gehalten haben und nicht für eine Kritik an genau dieser Haltung. Ja, das könnte sich aber durchaus ausweiten, ne? Also, wer sagt denn, wenn die hier schon schreiben, es ist auch auf Handlungen im Ausland anwendbar, dass es dann nicht in Zukunft irgendwie heißt, so, ja, hier, ich gehe jetzt bei und melde das irgendwie in Deutschland, damit es dann irgendwie entfernt wird. So ein Gerichtsbeschluss, so ein Gesetzesentwurf, sorry. So selbst wenn es nur ein Entwurf ist, sollte doch schon Informationen drin stehen haben, was die Bürger davon haben, wenn man das einsetzt und nicht, was der Staat davon hat. Da müsste doch drinstehen, was die Bürger machen können, um sich davor zu schützen. Ja, nee, die Bürger, die haben ja halt davon, dass sie keine Fake News mehr lesen, die sie dann davon abhält, die SPD zu wählen. Nein. Die Bürger werden eindeutig wissen, dass alles, was sie sehen, als nicht Fake News markiert ist. Aber ob es nicht Fake News ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist alles Aladdin-News. Genau, wir werden auf so einer Stufe sein, ja. Also gut und böse durch Aladdin ersetzt. Ja. Sie sind HIV Aladdin. Aladdin oder Aladdin? Also die. Die Künast hat sich ja schon darüber beschwert. Also nee, nicht beschwert. Die hat ja damals im Bundestag gemeint, so dass ja so Politiker und so, die kämen ja schon damit klar, so mit dem ganzen Hass, der da ist, aber die Leute draußen, so in der Republik, die brauchen das ganz unbedingt so. Deswegen hat sie den einen Typen auch verklagt, weil sie damit so gut klarkommt. Anti-Hate-Speech-Bestrebungen, weil die schaffen das halt nicht so gut. Die werden da nicht so gut wie fertig wie die trainierten Leute da aus dem Bundestag. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, BP fällt wieder mal so ein Tanker um und versaut irgendwie das Delfinlebensgebiet im Atlantik oder so und es sterben tausende Delfine und dann fangen die Leute an, sich im Netz darüber zu unterhalten, dann könnte BP ja anfangen, das Ding mit Hass zu fluten. Ja, das war ja auch ein Naturereignis und das kann man jetzt BP nicht also die Schuld kann man jetzt nicht BP geben. Wenn da halt mal ein Tanker ausläuft und man sich dann darüber beschwert, dann ist es definitiv Hass, weil da Nein, können ich doch. meine ja eher andersrum, dass BP hingeht und gezielt hassvolle Botschaft gegen sich selber lanciert, damit halt die Diskussion über die Hashtags oder dieses Thema eingeschränkt wird. Also was hat ja noch nie jemand gemacht. Das wäre Nee. eine wilde Ja. Verschwörungstheorie, die du Ja, da die vorbringen würdest. posten dann Bilder von dem Kram und mit so einem Pepefrosch irgendwie so Ja, oder halt einem Hashtag drunter, der böse ist wie Gamergate oder mit so. Pepefrosch Das mit ist einer halt. Kippa auf oder so und sagen dann, schreiben dann irgendwie drüber, die Juden sind schuld oder so und dann wird das überall wegzensiert. Man baut halt einfach so nach und nach nahezu systematisch die Privilegien des Opfers aus. So, es ist, wir leben jetzt schon in einem Land, in dem es ein Privileg ist, wenn man in einer Opferrolle sein kann. Ja? Wenn man sagen kann, das hat mich beleidigt oder das hat mich verletzt, einfach nur aus Worten. Ja? Ich rede jetzt nicht wirklich von realen Opfern, ich rede nur von Leuten, die als Opfer markiert werden, obwohl sie vergleichsweise überhaupt keine sind. Ja? Es ist einfach so schlimm, denn was solche Dinge zeigen, ist halt, jedes Mal kommen Leute hin, die irgendwas fabrizieren, ja, wo sie die Opfer ja sind und weil sie ja vorher waren, haben sie ja eine kleine Geschichte, die sie ja immer erzählen und dann dauert es erstmal ewig, bis die Wahrheit ans Licht kommt, wenn überhaupt, und dann sitzen da die falschen Leute irgendwie, oder wenn sie nicht sitzen, dann werden sie zensiert, ja. Das ist alles, ich meine, kann man Zensur dann rückgängig machen? Wenn man Zensur rückgängig machen kann, dann okay. Ja, aber wer wird, ich Oh, meine, nicht du wirst ja okay. den Großteil der Sachen nicht mal sehen, in dem Sinne. Also, wer Ja. soll sich dann dafür stark machen, dass die Zensur zurückgenommen wird? Ja, das sollte doch Noch, im wenn Beschluss die schon drin sein. Diskussion, und du erinnerst dich an Gamergate, wenn dann die Diskussion über die Zensur auch noch zensiert wird, dann wird es ziemlich schwer, mit deinem Narrativ irgendwie auch nur an die Oberfläche zu Ja, aber kommen. das Ja. sollte doch im Ausgleich in diesem Entwurf schon mit drin stehen. Was denn Ja. bitteschön der Bürger alleine daran ausrichten kann, dass ihm so ein Schicksal nicht widerfährt. Das ist ein Entwurf von Opex. Heiko Maas. Du hast doch nicht angenommen, dass der vollkommen Aladdin Ja, du ist. hast doch schon gelesen, was es ist. Die sagen so, ja, wir haben diese Gesetze und wir erwarten, dass ihr euch dran haltet. So, und das ist legitim, Punkt. Ich meine, das ist doch so absurd, Mann. Ist dann Hate Speech so Sachen wie, ja, 2 plus 2 ist nicht gleich 4? Ab einem Das ist bestimmten Fake Punkt. News. Das ist Fake News. Ah, okay, ja, genau. Sorry, ich verwechsel immer die beiden. Ja, es ist noch schwierig für mich. Aber ist auch schwierig, weil wenn 2 plus 2 ist 5 Fake News ist, dann ist ja, es gibt zwei Geschlechter eigentlich auch kein Hate Speech, aber. Okay, Doch, das ist Fake jetzt sind Speech. wir im Umkehrland, ja, jetzt sind wir im Umkehrland. Das ist auch Fake News, glaube ich. Nee, das ist Fake Olds. Weil das kommt ja von früher, Frag mal die Soziologen erstmal. Musst du erstmal eine Leute, soziologische Meinung einholen. was ist, wenn die gesamte Karriere von Heiko Maas und jetzt bitte hört mir einfach aus, ja? Was ist, wenn die Karriere von Heiko Maas und von all seinen Taskforce-Mitgliedern, ja, einfach nur ein Prank ist? Was ist, wenn das alles nur ein soziales Experiment ist? Was ist, wenn die Schön, uns einfach schön richtig wäre es, würde ich abtrollen? sagen. Das Was wird ist, wenn noch hinter Heiko Maas ein Forchan soziales steht? Experiment, du. Das wird noch ein soziales Experiment. Aber das Hoffentlich ist wird es überhaupt ganz kein interessant, Die weil Welle ist sowas wie wahr. 4chan zum Beispiel auszusperren, wäre ja dann auch möglich. Dann sagst du halt so, ja, hier, ihr Ja. haltet euch nicht an die Gesetze, ihr seid Im jetzt Zeitalter der blockiert. VPNs aber auch nur. Ja, ich meine, genau das ja, ist das, ja das Ding. Das kannst du ja dann gleich noch das weiter ausweiten. Da kannst du ja gleich noch ein Gesetz erlassen, was die Benutzung von VPNs verbietet. Also, ja, gut, dann wäre eine Möglichkeit. Also, wär am Anfang von Gamergate wurden doch deutsche IPs komplett gesperrt. Also. Alter, verbietet mir doch einfach gleich Zugang zum Internet, meine Fresse. Das ist so ja, wie darauf so ein läuft's hinaus. Darauf läuft es hinaus. Entweder alles muss steril sein oder der Zugang ist verboten. Oder wir müssen die Leute einschüchtern, die ein freies und offenes Internet haben wollen. Das oder du musst halt einen Perso in den PC schieben, bevor er angeht. Ja, und wie so ein Beamter irgendwie vorher noch geprüft werden, ob du auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehst. Musst du so 13 Fragen beantworten, bevor du was zocken darfst oder eine Mail schreiben. Und dann oder 14 Worte sagen. Ja, okay, wir sind am Ende angelangt. Ja, wir packen später noch Kram in die Quellen. Wir haben hier noch ein paar Seiten, wo Professoren das nochmal sich genauer angucken, inwieweit. Ach ja, gut, hier steht das auch schon. Hate Speech ist hier nichts Neues. Wir haben schon immer gehasst, ist auch richtig. Aber ich meine nur, das ist dann normigerecht aufbearbeitet, dass wenn ihr jemanden drauf ansprecht und bitte sprecht Leute drauf an eurer Arbeitsstelle, in eurer Familie, im Freundeskreis. Und dann packen wir euch Links in die Beschreibung von Artikeln, die jetzt einfach kein gammeliger Affenstream sind, sondern halt einfach von schlauen Leuten, von Professoren, von Verfassungsrichtern geschrieben worden sind, die halt drauf eingehen, dass der Herr Maas da einen Haufen Scheiße vorgesetzt hat als Gesetzesentwurf, der einfach nur die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen möchte, um die, keine Ahnung, um die SPD zu retten. Und da sind auch wieder unsere Medien am Pranger, weil wenn ich mir überlege, wie schnell die dabei waren, die ganzen Lücken in Trumps Einreiseban zu finden und so hoffen, dass das ja irgendwie gestoppt wird, weil das ja ganz schrecklich verfassungswidrig ist. Wo genau sind die jetzt? Ganz unglaublich wichtig, total relevant. Da muss man sich unbedingt mit beschäftigen, ja. Das ist ein guter Einwand. Das erwarte ich von der Presse im Endeffekt, dass sie mich auf sowas hinweist und sagt, übrigens, die da oben planen gerade irgendwie was dich massiv einschränken wird. Hör hin. Ja, ja, aber das haben sie ja schon bei zur Reform des Sexualstrafrechts nicht hingekriegt. Ja, also denn im Einzelfall ist die Einstufung einer Äußerung als Hate Speech kaum umsetzbar. Absolut richtig. Der eine für unerträgliche Hetze hält, bewertet der andere als verzeihlichen oder sogar nachvollziehbaren Gefühlsausbruch oder wenn es überhaupt irgendwie ernst gemeint war oder keine Ahnung wie was. Das eine Hate Speech ist das andere Meinungsäußerung, absolut richtig. Das ist genau das Problem. Ja, aber dann muss man doch auch verstehen, dass man sowas nicht in ein Gesetz gießen kann. Ja, die hier verstehen das ja auch hier von Telem. Ach so, das Medikus war jetzt aus dem, ach so, okay, ja. Ja, erstens hat sich der Staat aus politischen Debatten herauszuhalten. Der Staat ist Gegenstand der öffentlichen politischen Debatte, aber er beteiligt sich nicht selbst. Absolut richtig. Zweitens wird dafür der Eingriff in die Meinungsfreiheit einer klar formulierten gesetzlichen Rechtfertigungsgrundlage. Ist auch absolut richtig. Und das ist ja auch das, was damit umgangen werden soll. Halt mit diesem Druck auf die Leute, dass sie halt flächendeckend alles entfernen und da reicht dann schon, wie das da gerade stand, diese Multiple-Choice-Erklärung. Bekommt Panik da draußen, bitte. Sprecht die Leute drauf an. Redet mit denen darüber, warum der Maas das machen möchte. Ja, das ist auch ein richtiger Einwand hier. Drittens ist die Medienregulierung ausschließlich Ländersache. Das ist auch absolut richtig in Deutschland. Das ist so mit unserer Gewaltenteilung. Medienpolitik ist Länderaufgabe. Es ist zwar, kann man sich auch drüber streiten, ob das noch zeitgemäß ist, weil früher waren halt sowas wie Presseerzeugnisse oder so relativ beschränkt auf da, wo sie halt eben ausgeteilt worden sind. Mittlerweile in einem globalen Internet. Ist das ein bisschen komisch. Aber im Moment ist es auf jeden Fall noch so geregelt. Naja, aber ich sehe die Föderalität da in dem Ding schon eher als ein Bollwerk gegen so eine zentrale Zerstörung von sowas Wichtigem wie der Meinungsfreiheit. Also ist eigentlich merkwürdig, dass da nicht die Leute auch auf ihr Recht pochen, ja, die jeweiligen Regierungschefs der Länder und sagen, ja, Heiko. Sie beziehen sich ja halt in dieser Nummer auch auf das Strafgesetz ausschließlich. Und das ist ja wiederum Aufgabe des Bundes. Ein Minister, wie er im Buche steht. Im Strafgesetzbuch. Ja. Kinder da draußen, wir haben euch alle lieb. Ja, schaut die Weltraumaffen. Ich stelle mir das schon so vor, wir werden dann irgendwo so im Unterholz des Internets dann so da sitzen und unsere Podcasts machen auf fucking MySpace, Alter. Und die Leute müssen dann USB-Sticks auf dem Schulhof und bei der Arbeit miteinander tauschen und so und sich die neuesten Weltraumaffen-Podcasts heimlich zustecken. Geheimen Handzeichen und so. Und wenn das durch die dünnen Wände durchkommt und Margarete mal mitbekommt, dass ihre Nachbarin das mal gehört hat, ja, dann uiuiui. Dann kommt die Stahne. Kasi. Dann kommt die Stasi. Das ist die Electronic Stasi. Genau, Stasi. Ja, den müssen wir nochmal pushen. Lasst euch nicht zensieren und so. Und morgen sind wir ja schon wieder da. Und vielleicht kann ich dann auch wieder sitzen, weil ich habe heute nämlich für euch exklusiv im Liegen gepodcastet, Alter. Wir podcasten so viel, dabei rauchen wir keinen Marihuana. Alter, tut mir leid. Bitte sprich nur für dich. Ja. Also wir können vielleicht nochmal 5 Minuten hier drauf gucken, auf dieses von der Bitkom, das ist ja so ein Branchenverband. Und ja, wobei das vielleicht doch gut ist, wenn sie die Leute das im Detail durchlesen. Ich weiß nicht. Chat, schreib mal, was sollen wir weiterreden oder keine Ahnung. Kartoffelsalat. Ja, ich denke jetzt eher daran, dass es hinterher in dem einen Stream jetzt hier drin ist halt. Ja, dann musst du aber auch den Artikel einblenden. Aktuell ist der Chat eingeblendet. Ach so, oh Gott, wie ist das passiert? Weiß ich nicht. Einmal mit Profi. Aber du hast es geschafft. Space Monkey, the funky monkey. Space Monkey. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Ja, sehr schön. So. Alles klar. Mann, dieser Sternenhimmel sieht schon gut aus. Ja, nee, ist jetzt eingeblendet. Ah. Oh. Ja, also der Versuch, die Rechtsdurchsetzung hinterher zu verbessern, findet Anerkennung. Die Bitkom findet es gut, dass wir uns an das Recht halten. Von rechtswidrigen Inhalten bestmöglich bekämpft. Und derartige Straftaten und sofort werden hier, wie du es eben auseinanderklamüsert hast, rechtswidrige und Straftaten wird vermengt. Das reicht eigentlich schon. Also das finde ich eigentlich das Allerschlimmste an der ganzen Diskussion, dass hier nie getrennt wird. Dass nie gesagt wird, das ist das und das ist das und das ist das, aber es wird immer alles in einen Topf geworfen. Frage der Aufgabenverteilung zwischen Behörden und Gerichten. Einerseits privatwirtschaftlichen Unternehmen kommt Bitkom allerdings zu anderen Ergebnissen. Auslegung und Durchsetzung geltenden Rechts sind in Deutschland grundsätzlich Aufgaben von Behörden und Gerichten. Bitkom unterstützt, dass die Betreiber sozialer Netzwerke mitwirken, indem sie beispielsweise Mechanismen zur Kennzeichnung von Beiträgen zur Verfügung stellen und Behörden Aufforderungen weil die urheberrechtswidriger Posts aufklären und diese Inhalte löschen. Ja, gut, ist ja klar, die sind ja ein Branchenverband, die möchten halt die Gefahren für ihre Mitglieder möglichst niedrig halten und deswegen sagen sie, nee, das ist in Deutschland Gericht und Behördensache und deswegen lasst uns bitte damit in Ruhe, weil dann kannst du nämlich auch keine 50 Millionen Strafe an die Backe kriegen. Das ist rein unternehmerisch gedacht. Vielleicht verlagert die entsprechende staatliche Aufgabe. Ja, das ist ja genau das, ne, was der Danisch auch gesagt hat. Dass es auf privatwirtschaftliche Unternehmen ausgelagert wird, durch ins Privatrecht. Ja, aber ist das denn nicht auch die Zukunft? Stell dir mal vor, du hast so Schnellgerichte. Vielleicht bei jedem McDonald's wird noch so ein Schnellgericht angeschlossen. Ja? Mhm. Damit einfach auch dieser Berg von Fällen, die sonst immer die Gerichte blockieren, ja, wird halt ein Teil dann an das McDonald's-Gericht delegieren. Und kannst du, wenn du freigesprochen wirst, kriegst du einen Hamburger oder so. Ist dann Fast Justice oder so. Ja. Ja, oder so ein Judge-System könnte ich mir auch vorstellen. Du gehst in die Kiste, 20 Jahre. Zack. Stasiszelle, 15 Jahre. Oh. Abel hat technische Probleme. Weiß nicht, ob du es gelesen hast, Chris, aber er hört uns nicht mehr. Ich kann den Chat nicht lesen. Ja, eben. Deswegen sage ich es ja. Er hört uns nicht mehr. Sein Headset hat es aufgegeben. Ach so. Ja, das war rechtswidrig. Ich finde auch, das sollte verboten werden. Offenkundig gibt es bei vielen Internetnutzern kein ausreichend entwickeltes Unrechtsbewusstsein bei der Veröffentlichung von Hassbotschaften und anderen rechtswidrigen Inhalten in sozialen Netzwerken. Diese Memes zum Beispiel, das ist menschenverachtend. Oder dieser Frosch, Kermit oder wie der heißt. Ekelhaft. Tja, ja. Werden die sozialen Netzwerke nicht verpflichtet, über den Wahrheitsgehalt einzelner Posts zu entscheiden und de facto einen Zensurmechanismus aufzubauen. Und wahre Aussagen muss eine pluralistische Demokratie aushalten und mit den gerade in den sozialen Netzwerken verfügbaren Möglichkeiten der Kennzeichnung und Gegenrede begegnen, ja. Viel mehr als den Absatz bräuchte man nicht, ersetzt das ganze Gesetz. Ja. Also. Ja, aber es ist ja jetzt eigentlich auch schon so halt eben. Ne? Ja, 24 Stunden sind zu kurz, sagen sie, aber ja, da kommt ja wohl jeder drauf. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal Schluss, ne? Ja, hoffentlich kriegen wir den Abel bis morgen wieder fit hier. Ist sonst kein Spaß. Nee, ohne Spaß. Nee, keine Ahnung und ohne Spaß. So. Finde ich gut. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Nacht da draußen und danken euch auch mal ausdrücklich für eure vielen ermutigenden Kommentare und auch wenn sie mal kritisch sind, lesen wir sehr gerne, dass ihr euch da nach den Streams noch betätigt. Und danke für das viele Lob. Ja, ja. Besonders beim letzten Stream zu Sascha Lobo. Können wir Backshop töten, wenn wir offline sind? Nein, könnt ihr nicht. Nein, bitte nicht. Nein. Ja, macht's gut. Bis morgen. Tschüss.